Teil 4. Der zweite Einwand gegen Märchen ist, dass sie dem Kind schaden, indem sie es möglicherweise ängstigen oder auch seine sadistischen Triebe wecken. Um dies zu beweisen, müsste man allerdings experimentell untersuchen, ob märchenhörende oder märchenlesende Kinder öfter Grausamkeiten begehen als solche Kinder, die keine Märchen lesen. Aggressive, destruktive, sadistische Impulse hat jedes Kind. Aber im Großen und Ganzen scheinen sich solche Impulse eher verbal zu entladen, eher ein Sicherheitsventil zu sein als ein Anreiz zu direktem Handeln. Was die Ängstigung betrifft, so gibt es sicherlich ausreichend belegte Fälle von Kindern, die von irgendeinem Märchen in Angst versetzt wurden. Oft kommt dies jedoch daher, dass das Kind die Geschichte nur einmal bzw. zum ersten Mal gehört hat. Vertrautheit mit dem Märchen, die durch wiederholtes Hören entsteht, verwandelt die Qual der Angst in das positive Gefühl der Angst, Widerstand geleistet zu haben, die Angst bekämpft oder gar überwunden zu haben. Mit dem Märchen können Kinder also Ängste auffangen, indem sie diese verarbeiten.